ihren Segen bei. So wie ich die Tropfen zoll, was mein Wiedrau grünen soll, so fügt auch euren Segen bei. So fügt auch euren Segen bei. Sorgsam Frucht und Samen zeiget, dass euch Henrichs Name ein ganz besonders Kleinod sei. Pfleget sorgsam Frucht und Samen zeiget, dass euch Henrichs Name ein ganz besonders Kleinod sei. Henrichs Name ein ganz besonders Kleinod, ein ganz besonders Kleinod sein.